Viertens, die Wertveränderlichkeit des Wertmessers. Wie sagen die Weisen von Zion mit souveräner Selbstverständlichkeit? Wir werden die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, dass die Achtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Wie einfach, wie selbstverständlich hinausgesprochen, wie souverän verkündigt. Und dies haben 100 und 1000 Arier gelesen, haben so die Möglichkeit gehabt zu erkennen, dass und wie sehr all das Vernichtungstollhaus der Nachkriegszeit bewusste Mache Zions und nichts anderes war und ist, und trotzdem hat kein Aufflammen erlösender Erkenntnis verbietenden Dreinfahrens auch nur von Seiten eines einzigen Staates dem Wahnwitze ein Ende bereitet. Wahrlich, wenn wir dann einige andere Sätze lesen, in denen wir die Überlegenheit des auserwählten Volkes triumphierend verkündet finden, ist solches Hochgefühl im Angesicht der Tatsache, dass selbst der Besitz dieser Verkündigungen nicht dazu führte, dem ganzen Riesenverbrechen Zions an allen Völkern der Erde ein jähes Ende zu bereiten, nicht vollauf berechtigt ist? Und muss man nicht die Verachtung gegen den Goi geradezu teilen, die in den folgenden Sätzen so furchtbar zum Ausdrucke kommt? Gibt es einen besseren Beweis für die völlige Unfähigkeit des rein tierischen Verstandes der Nichtjuden auf dem Gebiete der Geld- und Steuerwirtschaft als die Tatsache, dass sie bei uns Anleihen mit hohen Zinsverpflichtungen aufgenommen haben? Ohne zu bedenken, dass sie die gleichen Summen nur mit dem hohen Zinsaufschlage schließlich herausholen müssen? Wäre es nicht wesentlich einfacher gewesen, die nötigen Summen gleich von ihren eigenen Untertanen zu nehmen und die Zinsen zu sparen? Und kann man ihnen die größenwahnsinnige Überhebung im Angesichte solcher Tatsachen verdenken, die sich im unmittelbar darauffolgenden Satze also ausspricht? Darin zeigt sich eben die hervorragende Geistesschärfe unseres auserwählten Volkes. Wir haben es verstanden, den Nichtjuden die Staatsanleihen in einem solchen Lichte darzustellen, dass sie in der Aufnahme derselben sogar Vorteile für sich zu ersehen glaubten. Wüssten unsere 9-mal Weisen freilich, dass, während sie selber mit nie rastender Schlauheit und Vergewaltigung ihre Geldvernichtungsmanöver ersannen, der arische Mensch in der Gestaltung der Materie seine fassenden Geisteskräfte nicht minder als in Kunst und Wissenschaft betätigte, dann hätten sie erkannt, dass es eben nur der Unterschied zwischen fassendem und bewegendem Geiste sei, der sie ihre Siege erringen ließ, und dass es in dem Augenblicke, wo die arische Menschheit in ihrer Gesamtheit den ungeheuren, nie beachteten Schwindel durchschauen würde, der zum jüdischen Weltsiege geführt hat, auch also gleich ihr wolkenhochgetürmtes Machtgebäude wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird und muss. Heute aber freilich, wo diese arische Menschheit trotz des Einblickes in die geheimsten Vernichtungspläne, wie ihn dies unschätzbare Buch bieten könnte, noch immer nichts sieht, nichts erkennt und nichts tut, um dem Irrsinne ihres Wirtschaftslebens ein Ende zu bereiten, heute muss der Hochmut und die Siegeszuversicht Zions einen kaum zu übersteigenden Gipfelpunkt erreicht haben. Und der Zustand ist nunmehr schier erreicht, da sie aus der Räuberbande der Vergangenheit zu den Weltgendarmen avancieren, die eigener Räubereien wohlbewusst dafür Sorge tragen können, dass die von ihnen Ausgeraubten nunmehr von niemandem anderen geschädigt werden, dieweil sie über das Heil der von ihnen dereinst Ausgeplünderten zu wachen gewillt sind. Wahrlich, dazu wird es kommen, dass die nunmehrigen Herrscher für die glänzende Neuregelung des Geld- und Staatshaushaltes sorgen werden, wenn nicht doch in allerletzter Stunde die arische Menschheit es vorzieht, diese Neuregelung selber zu besorgen, um sich selber die Vorteile des Neubaues zuzusichern und nicht denjenigen, die das Weltunheil nur bereitet hatten, um das Heil sich zu Nutz und Ehren auf den Trümmern aller arischen Staatsgebilde zu erwecken. Geduld. Schon ist der Retter nahe, und es bedarf nur mehr, dass das verblendete und des Schauens entwöhnte Volk ihn auch als solchen erkennt, unverstört von Zions Verleumdungs- und Beseitigungskniffen jeglicher arischen Gestaltungskraft. Wir haben Zions Triumph bei der Anleihewirtschaft in diesem Abschnitt so ausführlich vorgeführt, weil wir begreiflicherweise das analoge Siegesgeheul nicht mehr zu hören bekommen, wie es nun bei der Weltveränderlichkeit des Wertmessers im Geheimen wieder angestimmt wird. Hat zwar die Offenbarung der Protokolle in den schwerfälligen arischen Köpfen nicht als solche gewirkt, nun, dass nicht ein zweites Mal auch nur die Möglichkeit hierfür sich doch bieten könnte, ward vorgesorgt. Aber da nunmehr dank des auf allen Börsen der Welt geübten Geldhandels es gelungen ist, jeden zu vernichtenden Staat einfach durch das simple Mittel, seine Wertmessereinheit als wertlos erscheinen zu lassen, zu ruinieren, sobald die jüdische Zentrale diesen Ruin für zweckmäßig halten mochte, wird wohl ein völlig analoges Triumphgeheul auf den Geheimbundkongressen angestimmt werden, wenngleich es nicht mehr durch Unachtsamkeit oder Bestechlichkeit einzelner Unzuverlässiger an die arische Öffentlichkeit gelangen kann. Wir aber, geschult in den wohlverstandenen Gedankengängen unserer Neunmalweisen, wollen in ihren Worten verkünden, was sich mit dem Gelde nach dem Kriege Ungeheuerliches begeben hat.